Deutschlandfunk. Kommentar. Viele Soldaten beklagen den schlechten Zustand ihrer Ausrüstung und sie fühlen sich vor allem bei Auslandseinsätzen zu wenig geschützt. So steht es im aktuellen Jahresbericht des Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels. Das Papier liest sich wie eine einzige Kritik an Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Klaus Remme kommentiert. Es gehört nicht zu den Aufgaben des Wehrbeauftragten, die Verteidigungsministerin zu loben oder den Zustand der Bundeswehr zu beschönigen. Im Gegenteil, Hans-Peter Bartels ist qua Amt Anlaufstelle für die Unzufriedenen in der Truppe. Etwa 2500 Soldatinnen und Soldaten haben 2018 von ihrem Recht Gebrauch gemacht und ihre Sorgen und Nöte formuliert, durch persönliche Eingabe direkt an den Wehrbeauftragten. Doch selbst wenn man Bartels eine natürlich kritische Haltung unterstellt, ist seine Zustandsbeschreibung der Bundeswehr dramatisch. Seine Klage zieht sich durch alle Bereiche: Material, Personal, Beschaffung, Verwaltung. Und wenn in früheren Jahren Amtsvorgänger der Verteidigungsministerin auf leere Kassen als Erklärung verweisen konnten, sagt Hans-Peter Bartels heute auch noch: Am fehlenden Geld muss nichts mehr scheitern. Was die Sache bei Licht betrachtet eigentlich schlimmer macht, denn dann müssen die Gründe für den desolaten Zustand der Bundeswehr ja woanders liegen. 2 Stunden nach der öffentlichen Vorstellung des Wehrberichts äußert sich Ursula von der Leyen. Die Richtung stimmt dynamisch voran. Das ist ihre Tonlage. Sie kennt die Klagen zur Genüge. Sie hat schon 1000-mal erklärt, dass sich Auswirkungen einer langen Kürzungsphase nicht in wenigen Jahren korrigieren lassen. Doch im 5. Amtsjahr mag das als Erklärung niemand mehr hören. Morgen trifft sich der Verteidigungsausschuss, der Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre kommt. Der Ausschuss will gleichzeitig mehr wissen über mögliche rechtsextreme Netzwerke in der Bundeswehr. Die Gorch Fock gammelt in Bremerhaven vor sich hin und taugt vor allem für Negativschlagzeilen. Der Wehrbericht fügt sich ins Bild einer Ministerin im Belagerungszustand. Ursula von der Leyen hat angesichts der vielen Fronten, an denen sie kämpft, eine Art Tunnelblick entwickelt. Ohne einen Tunnelblick ist dieses so undankbare Ministerium vielleicht nicht zu bewältigen. Von der Leyen hat Trendwenden in Gang gesetzt. Die sind ganz überwiegend nicht spürbar, sagt der Wehrbeauftragte. Viele spricht dafür, dass nicht Ursula von der Leyen die Früchte ihrer Arbeit davonträgt, sondern die Amtsnachfolger.